Hallo, jemand zu Hause? Hallo, ist schon jemand wach? Sind Sie es, Doktor? Ja, ich bin's. Hallo. Hallo, ist Onkel Winnie schon auf? Kein Mucks aus seinem Zimmer. Er hat versprochen, nicht so lange zu schlafen. Wir haben das doch vereinbart. Es ist besser, wenn wir seine Sitzung nicht so spät machen. Aber Doktor, die Schlafpillen, die Sie ihm gegeben haben, das haut ihn doch völlig um. Er soll sie früh nehmen. Wann hat er sie genommen? Gott weiß wann. Ich gehe abends nach Hause nach dem Abwasch. Die Leute hier, naja, sitzen noch rum und diskutieren über Gott weiß was. Ja, das Übliche. Gott hört es und er weiß, es ist nichtig. Doktor, möchten Sie ein Bier? Nein, bloß Wasser. Sie trinken gar kein Bier mehr. Macht zu dick. Och, Sie sind doch gut beieinander. Passen auch gut in die Badehose. Wem wollen Sie imponieren? Du kennst mich eine lange Zeit. Seit Sie ein Baby waren. Seit ich 17 war, da war ich doch kein Baby mehr, oder? Oh, Sie waren doch bis vor kurzem noch ein Baby. Kurz weiß, warum Sie Psychiater geworden sind. Es gibt doch noch so viel Besseres zu tun. Ich wollte den Leuten helfen. Reichen Leuten. Alle brauchen Hilfe. Gott hilft uns allen. Oh, bitte nicht wieder diese Diskussion. Sie sind dauernd traurig. Ich denke mir, vielleicht brauchen Sie, Onkel Winnie, Schlaftabletten. Ich habe dir erzählt, was los ist. Ich habe eine Patientin verloren. Ja, wenn die Seele es im Körper nicht mehr aushält, muss sie den Körper verlassen. Sie hat sich aus Liebe umgebracht. Es gibt keinen anderen Grund. Ich kann es mir nicht leisten, noch jemanden zu verlieren. Kommen Sie deshalb jeden Tag, mein Junge? Ja. Eigentlich sollte ich nicht, es kostet mich zu viel Zeit. Ich müsste für den Park arbeiten. Kämpfen Sie noch immer dafür? Ich gebe nicht auf. Sie werden nicht die letzten Bäume und das letzte Wild hier draußen vernichten. Geben Sie nichts auf? Nein, es ist zu wichtig für mich. Für uns alle. Trotzdem komme ich jeden Tag hierher. Wenn ich dann nach Hause komme, sitze ich noch über den Prozessakten. Dann stehe ich früh auf, treffe mich mit den Rechtsanwälten und mit dem Komitee, helfe bei allen notwendigen Schritten. Dann komme ich hierher. Ich gehe nie schwimmen. Keine Zeit. Ich schlafe bloß 4 Stunden jede Nacht. Wenn ich nicht arbeite, bin ich hier. Es ist zu viel. Dann kommen Sie nicht mehr hierher. Ich habe dir gesagt, dass ich helfen will. Sie wollen helfen, wir alle wollen helfen. Zumindest sollten wir das. Bertha. Später. Oh, Bertha. Warum hast du mir denn nicht gesagt, dass der Doktor da ist? Ich dachte, du hast selber Augen im Kopf. Sonja, dein Onkel hat mir versprochen, früher aufzustehen. Ich dachte, du kümmerst dich darum. Er hat eine furchtbare Nacht hinter sich. Er war so hektisch. Er hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Stimmt. Was redet dieser Mann bloß dauernd? Gott weiß und er weiß, es ist Unsinn. Bist du die ganze Nacht mit ihm aufgeblieben? Ja, Richard und ich, wir beide. Aber du bist schon wieder auf, als Einzige. Du arbeitest zu viel. Man sieht es dir an. Dir gefällt nicht, wie ich aussehe. Doch. Aber du siehst müde aus. Ach, ich mag die Arbeit. Jemand muss sie ja tun. Jemand muss die Briefe losschicken. Die Fernsehstationen sollen bloß nicht glauben, Onkel Winnie sei tot. Nee, sie brauchen nachts bloß das Fenster zu öffnen, dann können sie ihn reden hören. Hat er wieder Kokain genommen? Er ist so niedergeschlagen. Oh Gott, nicht wieder Kokain. Du musst verhindern, dass er welches kauft, sonst ist meine ganze Arbeit vergeblich. Ich habe den Mann nicht kommen sehen. Was sehen Sie mich so an, Doktor? Es war kein Dealer im Haus, solange ich da war. Ich kann doch nicht ständig kontrollieren, was er macht. Es gibt so viele Briefe zu schreiben. Liebe Sonja, werden diese Briefe jemals beantwortet? Bestimmt. Vielleicht. Bertha! Wenn es Gott gefällt. Hast du nichts zu tun? Nein, alles fertig. Ich habe Pause. Warum willst du unbedingt hier rumsitzen und mich ärgern? Um dich zu beschützen. Vor wem? Vor was? Vor dir selbst. Sonja, wir müssen Onkel Winnie die Wahrheit sagen. Er ist nicht mehr gefragt. Er hat keine Chance für eine neue Fernsehshow. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Er hat sich selbst ruiniert. Hoffnung muss irgendwie begründet sein. Er war ganz oben. Ja, ja, war. Er hat sich selbst ruiniert. Hör auf damit! Er hat es schließlich nicht absichtlich getan. Aber er hat's. Warum bist du zu ihm zurückgekommen? Um schlecht über ihn zu reden? Ich bin zurückgekommen, weil niemand außer mir zu ihm zurück wollte. Und du wirst wieder weggehen? Nein. Ich bin zum 3. Mal zurückgekommen und das ist das letzte Mal. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Was auch geschieht. Welch süßes Erwachen. Doktor, es ist noch nicht dunkel. Aber bald. Guten Morgen allerseits. Bist du hungrig, Richard? Du weißt doch, Bertha, ich bin immer hungrig. Aber heute Morgen nicht. Mir tut der Magen weh. Richard, es ist nicht morgens. Die Sonne geht schon unter. Ach ja? Doktor, Sie sollten mal mit ihm leben. Ich tue mein Bestes. Aber was nützt es, wenn er sich von niemandem etwas sagen lässt? Er wird gleich runterkommen, Doktor. Nimmt er wieder Kokain? Ja, schon die ganze Woche. Wir können uns das wirklich nicht leisten. Es ist zu teuer. Doch, das hat ihn doch noch nie abgehalten. Ich finde das empörend. Doktor, es ist jeden Tag dasselbe. Sonja kümmert sich ums Geschäftliche. Sie tippt, sie telefoniert. Aber kein Mensch ruft hier an. Außer wenn jemand was will. Alle wollen sie den Onkel Winnie sprechen, den sie aus dem Fernsehen kennen. Aber diesen Mann gibt es nicht. Diesen ruhigen, freundlichen, starken Mann. Selbstlos. Wie nett, in einem Fernseher zu leben. Manchmal würde ich allerdings gern das Programm wechseln. Oder, tja, am liebsten würde ich eigentlich ganz abschalten. Onkel Winnie schafft sein Comeback. Ich hole mal lieber sein Frühstück. Oh, vielleicht ist das die Rettung. Möchten Sie was trinken, Doktor? Nein, nicht nötig. Neue Badehose? Hm. Saint Laurent. Ziemlich knapp. Hm. Mehr Sonne auf dem Bauch. Sie ähneln immer mehr den schwulen Jungs am Strand. Ich habe dich noch nie am Strand gesehen. Vince mag es nicht, wenn ich eine Badehose trage. Hat er Ihnen das noch nicht erzählt? Nein. Sie denken, es ist verrückt, hm? Dass ich meine Jugend an einen alten Mann verschwende. Das denke ich nicht. Viele denken so. Aber es macht mir nichts aus. Ich liebe ihn. Auf meine Art. Ich glaube an ihn. Ich könnte ihn nie verlassen, wenn es ihm schlecht geht. Aber wenn du nicht weiterkommst? Liebe ich ihn trotzdem. Glaube ich trotzdem an ihn. Er ist unmöglich, ja. Aber Sie müssten das ja wissen. Sie sind sein Arzt. Ich wünschte, jemand anders wäre es. Da kann ich Ihnen nur Ihren eigenen Rat geben, Doktor. Sie müssen gehen. Nein. Ich kann nicht. Ich auch nicht. Noch nicht. Du bist blass. Du solltest in die Sonne. Geht nicht. Wir leben hier nachts, Doktor. Tata. Mein Frühstück. Ich will im Bett frühstücken. Steh auf und komm runter. Nein, ich kann nicht. Der Doktor wartet. Oh, Scheiße. Das ist doch Dienstag. Nein, es ist Donnerstag. Thank you. Na, wer war am Telefon? Niemand. Ich gehe mal besser rauf. Vielleicht kriege ich ihn dazu, runterzukommen. Hast du heute schon Auge zugetan, Sonja? Ich hatte einfach keine Zeit. Glaubst du, all die Briefe bringen was? Hm? Nett von dir, dass du heute Nacht aufgestanden bist, um mir zu helfen. Danke. Ich will nicht, dass du alles alleine machst. Ja, es muss gemacht werden. Wir müssen einen Ausweg finden. Müssen wir? Ich glaube, ja. Sonja? Ja? Kann ich dich was fragen? Oh, du bitte nicht jetzt. Aber ich muss. Wir leben jetzt bald 3 Jahre hier zusammen. Morgen werden es 3 Jahre. Du hast mich nie gemocht. Weil du glaubst, ich habe mich einfach an Onkel Winnie gehängt. Ach nein. Anfangs habe ich geglaubt, es ist wegen dem Geld und dem Ruhm. Aber als ihm das passiert ist... Als er sich ruiniert hat? Ja, da bist du geblieben, obwohl alles aus war. Du hast geglaubt, ich gehe. Ich weiß nicht. Ja. Aber ich bin nicht gegangen. Du bist wohl ziemlich sauer auf alles, was hier läuft. Du siehst alles schwarz. Allerdings, alles, was hier passiert, passiert aus Schwäche. Ich will nicht zum Frühstück runterkommen. Der Doktor will mit Ihnen reden. Dann soll er doch mein Frühstück hochbringen. Mir geht's nicht gut. Oh, die Sünden der Welt. Ich mag dich, aber... Aber was? Ich sollte es besser nicht sagen. Nein, sag's. Wir leben ja schließlich im selben Haus. Aber schon seit 3 Jahren. Lass uns das mal klären zwischen uns. Na gut, wenn ich sage, vergeht's vielleicht. Ich werde das Gefühl nicht los, dass du meinem Onkel und mir wehtun wirst. Du sagst ja gar nichts. Du musst dich nur aufraffen. Okay, okay. Ich komme runter. Von mir hast du nichts zu befürchten. Ich bin nichts, nichts, nichts. Ach, jetzt sprich doch nicht so über dich. Das macht mir Angst, so ein Gerede. Könnten wir nicht versuchen, Freunde zu sein? Ich hatte einen Freund so nötig. Es ist so einsam hier und dann denke ich an den Winter hier draußen. Der Doktor wird weg sein, bloß die Einheimischen, die über den Schnee reden. Du magst den Doktor sehr gern. Hm? Kann ich denn mit dir darüber reden? Ich weiß es. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Du hältst mich sicher für albern. So ist die Liebe nun manchmal. Aber es bringt gar nichts Gutes. Weiß er es? Ich weiß es nicht. Soll ich ihn fragen? Oh nein. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Nicht direkt natürlich. Ich kann sowas. Du musst dir da Klarheit verschaffen. Nein, nein, nein, nein. Ich denke darüber nach. Warte noch. Wieder die Sonne verpasst. Ach, sie ist noch nicht ganz untergegangen, Onkel Winnie. Hm? Danke, Sonja. Halt den Mund und setz dich. Hier ist dein Frühstück. Was denn? Das? Quark und Obst? Du bist zu dick um die Taille. Du bist unmöglich, Bertha. Und du bestärkst sie auch noch mit deinem Gekicher. Onkel, es war doch bloß Spaß. Nein, ich meine es im Ernst. Also bitte, bitte. Ich hatte eine böse Nacht. Könnt ihr nicht alle ein bisschen Ruhe geben? Richard, ich habe meine Sonnenbrille oben gelassen. Aber Onkel, die Sonne ist doch schon weg. Sonja, entschuldige, aber was ist heute in dich gefahren? Mir tun die Augen weh. Wovon weiß ich auch nicht. Ich hole sie. Warum behandelst du Richard so? Was habe ich denn getan? Ja, du kommandierst ihn immer rum. Ich dachte immer, du magst Richard nicht. Vielleicht sehe ich ihn jetzt ein bisschen anders. Außerdem, selbst wenn ich ihn nicht mag, ist das keine Art, ihn zu behandeln. Er tut mir gerne einen Gefallen. Achte gar nicht auf ihn. Nein, im Ernst, Onkel Winnie, du wirst immer unmöglicher. Der Doktor kommt immer pünktlich zur verabredeten Zeit, aber du kriegst es fertig und stehst immer später auf. Er hat noch anderes zu tun. Für seinen komischen Park. Er ist gegen Autobahnen, Sonja. Ja, er will nicht, dass der Park in den Ausbau einbezogen wird und dass die Autos dann hier alles ruinieren. Wir sind doch auch in den Sommerferien immer hier rausgefahren, um wegzukommen vom Großstadtdreck. Und wenn ich jetzt hier aufwache, dann ist Ruß auf meinem Fensterbrett. Ach, Sonja, in diesem Leben kann man dem Dreck nicht entkommen. Der Doktor versucht es wenigstens. Er verdient Geld damit. Ich mag deinen guten Doktor sehr. Ich glaube, er hilft mir eine ganze Menge. Aber für diese Umweltfanatiker habe ich einfach keine Zeit übrig. Das tut mir leid. Ich habe jetzt eine ganze Menge Probleme. Und ich kann es mir nicht leisten, über irgendjemand anders nachzudenken als über mich selbst. Schon gar nicht über ein paar Bäume. Also ich jedenfalls bewundere seine Ideen. Ich glaube, er hat was zu sagen. Ja, dann kannst du ihm ja zuhören. Aber ich bezahle ihn, damit er mir zuhört. Also, wo ist die Post? Auf dem Tisch, wie immer. Richard, wo bleibt meine Sonnenbrille? Ich kann sie nicht finden. Sie ist nicht hier oben. Da muss sie aber sein. Kannst du nicht meine Sonnenbrille finden? Onkel, würdest du bitte mal in deiner Tasche nachschauen? Das ist ja Unsinn. Na sowas. Hier ist sie. Ich habe sie gefunden. So, das ist nicht viel Post. Bloß Rechnungen. Ach, sieh mal an, ein Brief von der alten Tante. Das alte Miststück hat sich das Bein gebrochen. War bestimmt besoffen. Wie es mir geht. Ja, es interessiert sie immer, wie down du bist. Toll geht's mir, Miststück, ganz toll. Wo ist der Doktor? Ziemlich langer Schiss. Los, Richard. Was ist heute bloß los mit dir, Onkel Winnie? Ach, nichts. Richard, wo bist du? Ich bin hier oben. Ich lese. Okay. Wo ist der Doktor? Ich weiß nicht. Ich bin in der Küche, Vincent, mit Bertha. Ich komme gleich. Oh, diese Spielchen. Bloß weil ich zu spät aufgestanden bin, muss er mich natürlich warten lassen. Mich länger als irgendjemand sonst. Du hast mich gesund gepflegt, als ich Lungenentzündung hatte und ein halbes Jahr deswegen in der Schule gefehlt habe. Ja, Sie haben mich wieder erholt. Was wollen Sie wissen? Findest du, ich habe mich verändert? Kindskopf. Ja, wirklich verändert. Ich fühle mich irgendwie anders. Oh, ich weiß nicht. Doch. Du willst es nicht sagen. Wie kommen Sie darauf? Mag sein, dass du mich kennst, aber ich kenne dich auch. Na, Sie müssen es ja wissen. Wie lange bin ich jetzt von Elisabeth geschieden? 3 Jahre? Schon 3 Jahre? Ja, doch ja. Das Datum weiß ich immer auswendig, weil die Scheidungspapiere an meinem Geburtstag kamen. Haben Sie von Elisabeth gehört? Oh ja. Ja, ab und zu. Ich glaube, wir werfen einander nichts mehr vor. Aber ich begreife es immer noch nicht. Wie kann eine Beziehung, die so von Liebe erfüllt war, zu einer Beziehung voll krankhafter Gefühle werden? Da hat man Ihnen die Antworten nicht bei Ihren Eierköpfen beigebracht? Ja, ich kenne alle rationalen Gründe. Karrierebedürfnisse, die Konkurrenz zwischen uns, die Untreue, das Misstrauen. Glauben Sie nicht, das sind schon genug Gründe, mein Junge? Ja, wenn man sie als die wirklichen Ursachen ansehen könnte, dann ging es schon leichter. Aber es ist doch etwas anderes. Ja, etwas tief innen drin. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf. Ich glaube, Sie merken schon noch. Entschuldige, Alan. Aber mein Onkel wird ungeduldig. Ja, ich bin soweit. Ach, die Leute fragen ihn um Rat und er fragt mich. So, ich mach mich besser wieder an die Arbeit. Hilft das? Jede Winzigkeit hilft, Onkel Winnie. Ich meine dir. Ich brauch keine Hilfe, ich brauch Liebe. Ach, Bertha, glaubst du, er nimmt mich überhaupt wahr? Nein. Und weißt du denn überhaupt, wen ich meine? Och, natürlich, Dummkopf. Nur den Doktor. Oh, ich liebe ihn. Oh, ich liebe ihn so sehr. Weißt du, seine Arbeit für die Rettung der Bäume, das begeistert mich. Es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir Kraft. Ach, Kind, siehst du denn nicht, dass es hoffnungslos ist? Es gibt doch immer eine Chance. Siehst du nicht, wie er sich verändert hat? Vielleicht gab es mal eine Chance, aber jetzt ist es vorbei. Das ist ein Jammer. Du hättest mit ihm glücklich werden können. Aber Bertha, es gibt immer eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Ach, es gibt immer eine Chance, Bertha. Ich werde erst glücklich sein, wenn dieses Haus mal zur Ruhe kommt. Manchmal denke ich, diese Narren wachen nie mehr auf. Feel me now, feel the pain, take the blame. Feel me now, feel the pain, take the blame, feel the same. Before a word was spoken, my heart was broken. Richard, da bist du. Will Vincent was von mir? Ich möchte das Buch ganz zu Ende lesen. Nein, nein, nein, nein, nichts. Richard. Hm. Bitte, bitte, bitte, bitte sprich mit ihm. Bitte, tu es für mich. Ja? Ja, mach ich. Weißt du, ich will es jetzt wissen. Ich glaube, es gibt noch eine Chance. Hm. Du musst das klären, um deinetwillen. Du kannst nicht jemand einseitig lieben. Das ist erniedrigend. Ich spreche mit ihm nach Winnies Sitzung. Oh, gut. Gut. Danke. Ganz sicher lüge ich jeden Tag. Aber ebenso sicher belüge ich mich nicht selbst. Der Doktor kommt jeden Tag zur Therapie. Aber Vincent zahlt nur für 3 Sitzungen die Woche. Er kommt nicht nur wegen Vincent. Er kommt meinetwegen. Vielleicht weiß er es noch nicht genau. Niemand weiß es. Außer mir. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keep raining all the time. Is bare, gloom and misery everywhere, stormy weather since my man and I ain't together. Keep raining all the time. Ich trau mich nicht. Er kann sich doch nicht wirklich für mich interessieren. Ich bin doch nichts. Nicht im Ernst jetzt einen Scotch trinken? Noch einen kleinen. Nein, nicht mal einen kleinen. Ich will mir nur ein bisschen die Zunge lösen. Ja, Ihre Zunge ist lose genug. Stellen Sie die Flasche weg. Scheiße! Haben Sie sich geschnitten? Nein. Setzen Sie sich, Winnie. Danke. Ich mag es nicht, wenn ich so wütend werde. Dann lassen Sie es. Das ist nicht so einfach. Winnie, nehmen Sie wieder Kokain? Nein. Lügen Sie mich nicht an. Ein bisschen. Winnie, ich werde keine Schlaftabletten mehr verschreiben und werde unsere Sitzungen einstellen. Das werden Sie nicht tun. Und ob? Ich glaube Ihnen nicht. Wie kommen Sie an das Kokain? Das werde ich Ihnen gerade erzählen. Weiß es Richard? Keine Ahnung, ich bespreche sowas nicht mit ihm. Ich werde ihn fragen. Herzlich gern. Wollen Sie, dass Ihnen die Nase abfällt? Ich will, dass mir der Kopf abfällt. Dann wird er auch. Ich möchte eine Zigarette. Ich brauche irgendwas. Winnie, um wie viel Uhr sind Sie schlafen gegangen? Weiß ich nicht mehr. War es vielleicht schon wieder hell draußen? Wissen Sie, ich mache die Vorhänge in meinem Schlafzimmer nie auf. Sie können doch nicht das ganze Haus bis morgens früh wach halten, dann den ganzen Tag schlafen, während die anderen versuchen, einen normalen Tag durchzustehen. Ihre Nichte sieht jeden Tag blasser aus. Und Richard sieht die Sonne überhaupt nie. Er ist schließlich doch ein junger Mann. Warum sind Sie denn so besorgt, seinetwegen? Ich? Ja. Ich sorge mich um ihn nicht mehr als alle anderen hier. Ja, warum sollten Sie auch? Winnie, ich möchte mit Ihnen über unseren Sitzungstermin sprechen. Ich kann nachts nicht einschlafen. Wenn Sie aufhören, nachts zu koksen und um 8 Ihre Pillen schlucken, dann schlafen Sie todsicher um 10. Ich werde es versuchen. Ich mag diese nächtlichen Sitzungen. Ja, ich weiß. Ich liebe die Nacht. Sie deckt alles zu. Es ist zu dunkel hier. Ich mache ein paar Kerzen an. Da können wir besser sehen, nicht? Was ist denn das für ein Geruch? Das Meer. Ja, Sie haben recht. Es riecht gut. Winnie, warum haben Sie ein Haus am Meer gekauft? Jeder, der ein Stadthaus hat, muss auch ein Sommerhaus haben. Der Ort hier war Inn. So bin ich hier rausgekommen. Das ist doch keine Begründung. Ich wusste nicht, dass das Schicksal mir mein Stadthaus wegnehmen und mich auch Winters hier raus verbannen würde. Verdammt zum Trübsinn des Winters am Meer. Es ist schön und ruhig hier draußen im Winter. Ja, werden wir ja sehen. So, sind das jetzt genug Kerzen? 3 mal 3. Das reicht. Ich hatte einen Traum vergangene Nacht. Wollen Sie ihn mir erzählen? Nein, ich wollte ihn nur ankündigen und damit Ihnen über Ihre Mutter reden. Bitte, Winnie. Und es macht mich wahnsinnig, wenn Sie mit Ihren Doktorphrasen anfangen. Wollen Sie mir erzählen? Was empfinden Sie dabei? Ich werde versuchen, das zu vermeiden. Der Traum war beunruhigend. Allerdings sind die meisten meiner Träume beunruhigend. Tja. Der aber hat mich auf eine ganz besondere Art beunruhigt. Ja, man kann sagen, fast erschreckt. So, als wäre es nicht ein Traum, der wie üblich meine Gefühle spiegelt, sondern ein Traum, der die Zukunft zeigt. Ein Traum, der das zeigt, was passieren wird. Was ist in dem Traum geschehen? Ich kam nach Hause. Hierher. Mhm. Ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmt. Etwas war anders. Ich habe gerufen, keine Antwort. Ich ging in die Küche. Bertha war da, aber sie wollte nicht mit mir reden. Ich konnte Sonja nicht finden. Ja, also ich ging zur Flurtreppe. Aber Richard saß nicht da wie gewöhnlich und las. Ich renne die Treppe hoch, gehe ins Schlafzimmer. Es ist leer. Ich merke, dass die Schranktüren offen stehen. Richards Kleider sind weg. Ich öffne die Schlafzimmervorhänge, die Sonne scheint herein, ich sehe aus dem Fenster. Und unten am Strand läuft Richard weg. Mit einem anderen Mann. Ich rufe Richard nicht beim Namen. Ich rufe Räuber, Räuber. Wer ist der andere Mann? Nein, ich weiß nicht. Komisch. Sie sind der einzige Mensch meiner Umgebung, der in dem Traum nicht vorkommt. Sonja kommt in dem Traum nicht vor. Ja, aber ich suche nach ihr. Sie kam mir nicht mal in den Sinn. Wie kommen Sie darauf, dass der Traum die Zukunft zeigt? Ein Gefühl. Dasselbe Gefühl wie damals, als ich träumte, dass Jake mich betrügen würde. Ich habe den Traum damals natürlich nicht ernst genommen. Nee. Ich dachte, es macht mir nichts aus, wenn er mich verlässt. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung, dass er mich vor aller Welt bloßstellen würde. Dass er meinen Rausschmiss und das Absetzen meiner Fernsehserie bewirken würde. Winnie, sind das Ihre wirklichen Gefühle? Nein! Also? Sie wissen, was ich fühle. Ja. Ich habe ihn geliebt. Ich habe nach allen Kräften versucht, ihm zu helfen. Ich habe ihm vertraut. Keiner hat mich gekannt, so wie er. Mit diesem üblen Schwein von Programmdirektor gemeinsame Sache zu machen. Der dann auch Jake rausgeholt hat, was er über mich in unserer Geschichte erfahren hat. Ha, Liebe. Das Scheißdreck. Wenn dich jemand aus Enttäuschung verlässt und zu deinen Feinden überläuft, dann geschieht das aus Schwäche. Aber ihm mutwillig meine Liebesbriefe zu geben. Briefe. Winnie. Die ich aus Verzweiflung. Ja, komm, lass es raus. Aus Traurigkeit. Ja. Aus Freude. Ja. Geschrieben hat. Komm her. Yes. Danke. Diese Briefe zu nehmen und sie in die Hände eines erklärten Feindes zu geben, also das. Kann ich ihm das jemals, sag mir Ellen, kann ich ihm das jemals der Welt oder meinetwegen Gott verzeihen? Also, wenn das Herz brennt, dann geht es in Rauch auf. Und wenn es ausgebrannt ist, dann bleibt nur Asche zurück. Ich habe immer noch Empfindungen für ihn. Aber wenn Leidenschaft im Spiel ist, dann ist kein Raum mehr für Vernunft. Ich werde ihm nie verzeihen und er wird mir nie verzeihen. Und das ist Leidenschaft. Aber Sie müssen ihm verzeihen, Winnie. Ich habe es gehasst, den Onkel Winnie für all die Millionen von Leuten zu spielen. Den lieben Onkel Winnie, der so freundlich war, so verständnisvoll, so bescheiden, so großzügig, so liebevoll. Ein wundervoller, weiser Mann, der so viel gegeben und seine Einsamkeit schweigend ertragen hat. War es so schlimm, Winnie? Ja. Du versuchst, dieser gute Mensch zu sein. Um 5 Uhr in der Früh. Hm? Mit all dem Make-up im Gesicht. Den Scheinwerfern und all den Typen, die da mit Pappbechern voll Kaffee rumrennen und über die Message für die Leute reden. Aber die Leute mochten das. Sie liebten sie. Schön, aber ich nicht. Das Geld war toll. Hm. Der Ruhm. Der Erfolg. Aber ich habe es gehasst, so nett zu sein. Und dann mussten sie auch noch meinen echten Namen für die Figur benutzen. Tja, also gab es keinen drinnen. Ich musste Onkel Winnie sein. Aber das war nicht ich. Oh, vielleicht ist das die Rettung. Sonja, wer war am Telefon? Niemand. Tja, so viel zu verlieren, das ist vielen Leuten passiert. Aber es zu verlieren, weil der Mensch, den du liebst, sich von dir abwendet und sich mit einem Programmdirektor zusammentut, der dich auf den Tod nicht ausstehen kann, der deine Liebesbriefe in einer schmierigen Zeitung veröffentlicht, das hat ein Loch in mein Gehirn gebrannt. Aber dafür ist Richard gekommen. Kurz vor dem Ende, ja. Armer Junge. Konnte nicht mehr lange in meinem Cadillac rumkutschieren. Glauben Sie, dass er deswegen hier ist? Nein. Also. Doch. Ich weiß nicht, ich kann nicht mal über ihn nachdenken. Sehnen Sie sich nach Jake? Ja. Das ist albern, nicht wahr? Aber was mich noch immer, wir sind alle Fasern erschüttert, was mir das Herz zusammenschnürt, dass eine Liebe, die so rein, so freundlich, so fröhlich war, sich in so viel Hass, Misstrauen und Verrat verkehren kann. Winnie, Sie haben das noch nie so ausgedrückt. Tja, es ist etwas, das ich tief drin gefühlt habe. Eine kleine, leise Stimme. Eine eingesperrte Stimme, die befreit werden will. Ich verstehe. Alan, was ist los? Nichts. Ich verstehe Sie. Ja, ja, natürlich verstehen Sie. Elizabeth. Sie hat Ihnen auch absichtlich wehgetan. Absichtlich? Sie müssen das klar sehen. Ja, ich sehe es klar. Sie müssen es annehmen, so wie ich. Ja, ich nehme es an. Aber es tut weh. Es macht mir Angst vor dem Leben. Manchmal. Vieles im Leben macht uns Angst. Ich habe zu sehr nach ihr verlangt. Ich habe sie gesehen und um sie geworben, bis sie kam. Genau wie ich. Ich habe Jake gesehen und ich habe ihn gekrallt. Und wenn man nicht aufpasst, wohin man springt, da fällt man hin und es ist noch ein Glück, wenn man auf die Füße fällt. Aber warum tun wir das uns an? Alan, machen Sie sich wegen dem Alleinsein keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Es tut weh. Wirkliche Einsamkeit tut immer weh. Aber das ist etwas, das wir ertragen können, auch wenn wir nicht wollen. Und wenn wir dagegen ankämpfen, können wir nur verlieren. Also warten. Ja, warten. Aber das sind Dinge, Winnie, die getan werden müssen. Arbeit. Arbeit. Wir müssen irgendetwas Sinnvolles tun. Wir müssen arbeiten. Es gibt keinen anderen Weg. Fertig mit dem Gequatsche? Was ist los? Könntest du nicht Essen kochen oder sowas? Nur der Zeitungsjunge ist da, um sein Geld abzuholen. Soll ich ihm sagen, dass er reinkommen soll? Nein, nein. Ich habe das Geld im Schlafzimmer. Ich hole es. Winnie, hat das nicht Zeit? Später, Sie sind doch nicht in Eile, oder? Sie was fragen. Wegen der Bäume? Nein. Eine heikle Sache. Es geht um eine unerwiderte Liebe. Oh. Da ist jemand, der sich nach Ihnen sehnt. Das habe ich nicht bemerkt. Ich weiß. Naja. Vielleicht gibt es eine Hoffnung. Ja. Es gibt immer Grund zur Hoffnung. Sonja. Da gibt es keine Hoffnung. Das habe ich mir gedacht. Jemand muss es ihr sagen. Sie wird schon merken. Da ist einer von ihren Leuchtkäfern. Bloß einer. In all der Dunkelheit. Das ist vorerst das letzte Mal, Onkel Winnie. Nächste Woche wird es wohl nichts geben. Scheiße. Ah, große Razzia an der Küste. 30 Leute verhaftet. Ja, ich hab's in den Nachrichten gesehen. Das ist also deine Connection? Nicht direkt, aber es kam von dort. Es gibt immer was. Die Preise steigen aber. Ich kenne die Gesetze der Ökonomie. Wollen Sie es abwägen? Warum nicht? Ich hab eine Waage hier. Ja, geht in Ordnung. Das wären dann also 800. Wo ist meine Brieftasche? Wer hat denn... Ah, hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Onkel Winnie, Sie geben mir immer große Scheine. Ich habe immer ganz schön Mühe zu erklären, wo ich die Hunderte herkriege. Das nächste Mal kriegst du Wechselgeld. Möchtest du ein bisschen? Danke, Onkel Winnie. Musst du mich dann immer Onkel Winnie nennen? Aber Sie sind doch Onkel Winnie. Nein, ich heiße Vincent. Ich bin nicht der Typ aus dem Fernsehen. Aber Sie sind... Doch, Sie sind Onkel Winnie. Der Größte. Sie haben nie etwas Schlechtes gemacht. Sie sind mit allem fertig geworden. Sie sind der netteste Typ auf der Welt. Hier. Nimm einen Zug. Guter Stoff, nicht wahr, Onkel Winnie? Sehr gut. Hab immer eine gute Connection. Noch ein? Da sage ich nicht nein. Kann ich mich aufs Bett setzen, Onkel Winnie? Ja, ja, aber zieh die Schuhe aus. Ich will keinen Sand auf dem Laken. Schön ist das. Im Augenblick, ja. Onkel Winnie? Ja? Erinnern Sie sich daran, wie Sie sich verliebt haben? Du meinst zum ersten Mal? Nein, es war nur einmal. Damals, als Sie die Frau auf der Geburtstagsparty getroffen haben. Sie hatte gerade ihren Mann verlassen. Oh Gott, du redest von der Serie. Sie waren so schüchtern. Und sie ging direkt auf sie zu und sie sind immer vor ihr weggelaufen, aber sie hat sie gefunden. Diese Zicke aus New York hat die Rolle gespielt. So harte Arbeit mit ihr, eine Liebesszene zu machen. Ich glaube, wir sollten das so spielen. Das ist aber mein Text. Also jetzt sollte die Kamera auf mir sein. Sie wollten nicht leben, aber sie haben sich doch verliebt. Es hat sie so glücklich gemacht. Es hat mich glücklich gemacht, als man sie nicht in die feste Besetzung genommen, sondern rausgeschmissen hat. Sie sahen so jung aus. Es war so lustig, wie sie ihr die Blumen und die Süßigkeiten gebracht haben. Hello! Die Serie hatte die höchste Einschaltquote von allen. Es war ein Hammer, als sie sagte, dass sie zu ihrem Alten zurückgeht. Mann, oh Mann. Wie haben sie das bloß verkraftet? Sie waren doch so nett zu ihr. An dem Drehtag hätte ich die Zicke erwürgen können. Sie hat sich aber auch über alles beschwert. Und die Winnie, sie waren fantastisch. Ich werde nie vergessen, was sie gesagt haben. Wissen Sie noch, was sie gesagt haben, Onkel Winnie? I tried everything. I even took her to Hawaii. Onkel Winnie. Ich bin froh, wenn ich heute noch weiß, wie ich heiße. Denken Sie mal nach. Du meinst sicherlich die Kernsitze. Ich werde es nie vergessen. Das geht in Ordnung, Judy. Sie ist Judy. Das geht in Ordnung, Judy. Eine Zeit lang war ich glücklich. Aber das Leben ist mehr, als dass Menschen kommen und gehen. Ich habe meine Pflicht. Ich habe Menschen, um die ich mich kümmern muss. Weiter. Was weiter? Ich liebe dich und die Liebe hört nicht auf, wenn ein Herz gebrochen ist. Und dann haben sie zart auf die Wange geküsst, haben die Blumen und die Süßigkeiten hingelegt und auf Wiedersehen gesagt. Und dann hat sie berührt und sie sind so still dagestanden. Dann haben sie sich umgedreht und gelächelt. So liebevoll. An was sich die Leute erinnern. Mann, sie waren so stark. Was ist denn? Was ist denn los? Mann, ich hab keine Zukunft. Ach, nur. Ich bin so schwach. Ach, nein, du bist stark. Stark. Man sieht aber deine Muskeln an. Onkel Winnie, ich hab nichts in mir drin. Ach, nichts, ich bin leer. Wir haben alle was in uns drin. Sie wissen nichts von meinem Leben. Alles schiefgelaufen. Wie alt bist du? Ich bin 16. Na also, du hast eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Bis zum letzten Atemzug. Sie mögen meine Muskeln, Onkel Winnie. Das weißt du. Sie haben sie immer sehen wollen. Schon gut, aber heute nicht. Heute wär's nicht gut. Ja, ich bin heute abgearbeitet. Naja, lass doch. Völlig ausgepumpt. Ich weiß. Ist so gut. Ich glaube, Sie sind gerade richtig. Nicht. Ich will kein Freak werden. Ja, ich weiß. Nur Leute auf mich aufmerksam machen. Nicht nur. Gefalle ich Ihnen, Onkel Winnie? Warum kommt das Glück immer, wenn du es nicht willst? Winnie, was machst du da? Oh, Scheiße. Nichts. Aha. Der Zeitungsjunge. Koks, oh mein Gott. Ich mache gar nichts. Ich kann nicht dafür. Ist doch nichts passiert. Winnie, das ist ekelhaft. Ich kann nichts dafür. Wofür? Ich halte das nicht aus. So, halt den Mund. Ich habe dich und deine Vorwürfe satt. So satt. Vielleicht hättest du dich mehr um mich kümmern sollen. Was verlangst du noch von mir? Onkel Winnie, was ist denn los da oben? Kind, kümmere dich nicht darum. Hör auf, mich so enttäuscht anzustarren. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe. Hast du nicht. Keine dicken Autos mehr, kein Ruhm mehr, nicht wahr? Wenn das Telefon klingelt, ist nie jemand dran. Du hast mich nicht enttäuscht. Sag's ruhig, sprich's aus. Deine stille Wut macht mich krank. Firmina! Ich hab dir gesagt, mach das nicht nochmal. Ich hab dich gewarnt. Pain! Ach, leck mich. Du verlangst viel von den anderen, aber selbst gibst du nie was. Take the blame! Du Hilf mir doch! Onkel Winnie, ich kann nicht. Dann hau ab! Ich halte das einfach nicht mehr aus. Diese Finsternis. Doktor, kommen Sie bitte. Ich will nicht. Doktor, bringen Sie mich weg von hier. Bringen Sie mich bitte weg von hier. Richard. Alan. Komm, lass uns gehen. Ihr Schweine. Wo ist mein Revolver? Ich bringe euch beide um. Wie funktioniert denn das Ding? Pass auf deine Füße auf. Jetzt hab ich's. Gib her das Ding. Ich bring mich um. Ich bring mich um. Warum? Warum bloß? Sonja. Sonja? Sonja, sag was. Nee, nee, nee, nur. Nur wein doch nicht. Du hast ihn geliebt. Aber das wird schon wieder. Onkel Winnie wird dir helfen. Ich werde wieder arbeiten und das wird uns helfen. Es gibt wichtigere Dinge im Leben als Menschen, die kommen und gehen. Es gibt wichtigere Dinge als Gewinnen und Verlieren. Sonja, ach, es gibt Leute, um die man sich kümmern muss. Wir werden eine gute Arbeit machen, Sonja. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Wir werden arbeiten und Gott wird schon wissen, dass es gut ist. Onkel, ich bin nicht traurig. Ich bin stärker jetzt. Ich gehe ran. Es ist bestimmt wieder niemand dran. Das macht nichts. Vergiss die Anrufe. Wer war dran? Wir sind gerettet. Onkel Winnie, Szenen aus einem Haus am Meer, von Anthony J. Ingrassia, aus dem Amerikanischen von Götzner Lepper. Onkel Winnie, Werner Rehm, Bertha, Miriam Goldschmidt, Sonja, Corinna Kirchhoff, Richard, Gerd Warmeling, Dr. Udo Samel, Zeitungsjunge, Günther Rüdiger. Regieassistenz, Beate Ziegs, Schnitt, Christel Gebhardt, Ton, Hans Martin, Regie, Götzner Lepper. Mitarbeit: Anthony J. Ingrassia, Christiane Ohaus, Wolf-Peter Stiftel, Michaela Torban. Musik: Blank Mensch. Joy Ryder sang Stormy Weather. Eine Produktion von Rias Berlin.